Let's turn to Genesis chapter 25. Blättern wir zum ersten Buch Mose 25. Starting with verse 19. Wir fangen beim Vers 19 an. Now these are the records of the generations of Isaac or Isaac, Abraham's son. Das ist die Geschlechterfolge Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham became the father of Isaac. Abraham zeugte Isaac. And Isaac was 40 years old when he took Rebekah, the son of Bethuel, the Aramean of Paddan Aram, the sister of Laban the Aramean, to be his wife. Und Isaac war 40 Jahre alt, als er sich Rebekka zur Frau nahm, die Tochter des Aramäers Bethuel aus Paddan Aram, die Schwester des Aramäers Laban. Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was barren. Und Isaac bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. It was 20 years. Das war 20, sie war 20 Jahre. Yeah. And the Lord answered him, and Rebekah his wife conceived. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten, und Rebekah seine Frau wurde schwanger. But the children struggled together within her. Und die Kinder stießen sich in ihrem Leib. And she said, if it is so, why then am I this way? Da sagte sie, wenn es so steht, warum trifft mich dies? So she went to inquire of the Lord. Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. And the Lord said to her, der Herr aber sprach zu ihr, two nations are in your womb. Zwei Nationen sind in deinem Leib. And two peoples shall be separated from your body. Und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Inneren. One people shall be stronger than the other. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere. And the older shall serve the younger. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. When her days to deliver were fulfilled, behold, there were twins in her womb. Und als ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Now the first came forth red. Und der erste kam heraus, rötlich, all ganz und over, gar. Like a hairy garment. Ganz und gar, wie ein haariger Mantel. And they named him Esau. Und man gab ihm den Namen Esau. After his brother came forth with his hand holding on to Esau's heel. Und danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Pretty amazing picture, huh? Das ist ein ziemlich erstaunliches Bild, nicht wahr? Here comes the head of Esau. Also da kommt der Kopf von Esau raus. It's like, oh my, is he red and hairy? Oh, wie der rötlich ist und wie viel Haare der hat. Then they try to pull him out. Dann versuchen sie ihn da weiter rauszuziehen. Because there's a hand sticking out of the womb. Aber sie können das nicht, weil da kommt noch eine Hand hervor aus dem Schoß der Mutter. And inside the womb you've got this face like. Und mittendrin im Schoß der Mutter, da ist dieses Gesicht. They were fighting the whole time in there. Die haben die ganze Zeit schon gekämpft darin. As to who was going to go out first. Und zwar, wer als erster wohl hinauskommen würde. Okay, so they named him. Okay, his brother came out. His name. So they named him Jacob. Da gab man ihm den Namen Jakob. And Isaac was 60 years old when she gave birth to them. Und Isaac war 60 Jahre alt, als sie geboren wurde. When the boys grew up, Esau became a skillful hunter. Und die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein jagdkundiger Mann. A man of the field. Ein Mann des freien Feldes. But Jacob was a peaceful man living in the tents. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Now Isaac loved Esau. So Isaac hatte Esau lieb. Because he had a taste for game. Denn Wildbret war nach seinem Mund. That means he loved to eat meat. Also der hat das gern gemocht. Der hat das sehr gemocht, dieses Fleisch. But Rebecca loved Jacob. Rebecca aber hatte Jakob lieb. And I was small. I was a lot like Jacob, I guess. Also als ich noch klein war, ich glaube, da war ich sehr dem Jakob ähnlich. My older brother was more like Esau. Und mein älterer Bruder war mehr so wie der Esau. My older brother was gone all the time. Mein älterer Bruder, der war ständig unterwegs. He was fishing through the night. Er hat in der Nacht gefischt. He'd go 3 o'clock in the morning. Um 3 in der Früh ist er aufgestanden. He was always hunting something somewhere. Er hat immer irgendwo etwas gejagt. And I was more home with my mom. Und ich war mehr zu Hause bei meiner Mutter. Building something. Habe etwas gebaut. You know, and then she'd start making cake and. Und dann hat sie zum Beispiel Kuchen gebacken. I said, "What are you doing, Mom?" Und ich habe gesagt, was machst du denn, Mama? She said, "I'm making a cake." Nun, ich mache einen Kuchen. Said, "You need any help?" Brauchst du Hilfe von mir? Sure, you can open up all these walnuts. Ja, du kannst all diese Nüsse da aufknacken. You know, so that's what I was doing. I was opening up walnuts for my mom. Also habe ich dann die ganzen Nüsse aufgemacht für meine Mutter. But this is kind of like what Jacob was, you know. Und so war vielleicht der Jakob. But as I got older, I became more like Esau. Aber wie ich dann älter wurde, wurde ich dem Esau ähnlicher. Isaac loved Esau. Der Esau hat den, also Isaac hat den Esau geliebt. After I went to Bible college, my friend Tom. Als ich dann am Bibelcollege auf der Universität war, invited me to go hunting. Da hat mich mein Freund Tom eingeladen für die Jagd. I know that's a little bit offensive to some of the ladies, but just bear with me for a moment. Ich weiß, das trifft hier ein paar von den Damen, aber bitte bleibt bei mir mit der Konzentration. So anyway, here we are in the woods. Also, wir waren da im Wald. And Tom was a skillful hunter. Und der Tom, der war ein sehr gewiefter Jäger. He was from Maine. Er kam aus Maine. He had been hunting ever since he was a little boy. Und der ging schon auf die Jagd schon als ganz kleiner Junge. And this was my first time out. Und das war für mich das erste Mal, dass ich da rausging. In the woods with a skillful hunter. Also im Wald mit einem sehr erfahrenen Jäger. And I remember we're walking through the woods. Und ich erinnere mich daran, wir sind da durch den Wald geschlichen. And Tom stops. Und Tom ist da stehen geblieben. He signals over to me. Und er gibt mir ein Zeichen. Come over and look at this. Komm her, schau dir das so an. I came over. Also bin ich zu ihm hin. My friend Tom stoops down. Und mein Freund der Tom, der kniet sich da nieder. And he picks up these like they look like chocolate Easter eggs. Und er nimmt das sowas in die Hand, das hat ausgesehen wie so Schokoladeeier zu Ostern. Mini ones, you know. Es war so ganz kleine. Not so small, but also pretty, you know. Nicht ganz so klein, aber. And he says, Rab. Und er hat gesagt, Rab. Also ein Rab. Just say Rab. Rab. He called me Rab. Aha, der hat zu mir Rab gesagt. Yeah, there's people who call me Rob. Es gibt Leute, die nennen mich Rob. Some call me Rob. Manche sagen zu mir Rob. Some call me Rot. Manche sagen zu mir Rot. Some even call me Rock. Und manche sagen sogar Rock zu mir. He called me Rab. Und er hat mich Rab genannt. Hey Rab. Hey Rab. Hey Rab. Look, look. Schau mal. Deer dung. Schau mal, das ist doch ja, Losung, danke. Yeah, deer dung. Look, deer dung. Losung. He said, look, it's soft. Schau mal, er hat gesagt, das ist noch weich. That means they're around here somewhere. Das heißt, irgendwo da sind die Tiere. And look, it stinks. Und schau, riech mal. Here, put some on you. Schau mal, tu da bitte was drauf. Then they'll think we're deer. Dann werden die glauben, wir sind auch wild. I thought those are either it's either deer dung. Ich habe mir gedacht, entweder ist es jetzt eine Losung von Tieren. There's a saber-tooth rabbit somewhere. Oder es ist ein Säbelzahn Hase da. Yeah. So anyway, we wipe it on our faces. Also, wir haben uns da das aufs Gesicht geschmiert. Then he says, "Okay, don't step in it. You don't want that on your shoes." Und dann hat er gesagt, okay, steig mal da drüber. Du willst das ja nicht auf den Schuhen haben. So there we were hunting. Also, so waren wir auf der Jagd unterwegs. And that's what Esau was like. Und genau so war der Esau. He was a nice guy, Esau. Der war ein ganz netter Junge. We just have a bad picture of him because we read the New Testament. Wir haben bloß ein schlechtes Bild von ihm, weil wir das Neue Testament gelesen But haben. But Isaac loved Esau. Aber Isaac liebte den Esau. And he was a very interesting and adventurous guy. Und das war ein sehr interessanter und abenteuerlustiger Mensch. Jacob was like a mama's boy. Und der Jakob, der war mehr so ein Kind bei der Mama. Liked to bake cakes and. Der hat also gerne Kuchen gebacken. He was more of a vegetarian. War auch mehr ein Vegetarier. Vers 29. When Jacob had cooked stew, einst kochte Jakob ein Gericht. Esau came in from the field and he was famished. Da kam Esau vom Feld und er war erschöpft. And Esau said to Jacob, und Esau sagte zu Jakob, please let me have a swallow of that red stuff there. Lass mich doch schnell essen von dem roten da. Didn't even know what it was. Also man weiß gar nicht, was das da war. I am famished. Denn ich bin erschöpft. Therefore his name was called Edom. Darum gab man ihm den Namen Edom. But Jacob said, da sagte Jakob, first sell me your birthright. Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. The birthright. Das Erstgeburtsrecht. It was that of the firstborn. Das war das Recht des Erstgeborenen. These were special privileges from the father to the firstborn. Das waren ganz besondere Privilegien, die der Vater dem Erstgeborenen gab. Jesus is the firstborn. Jesus ist der Erstgeborene. And there's special privileges in Christ. Und es gibt bestimmte Privilegien in Christus. It's a beautiful picture for us today. Es ist ein schönes Bild für uns hier. Sell me your birthright. So verkaufe mir dein Erstgeburtsrecht. Now, these guys were not kids. They were a bit older already. Nun, diese zwei Leute waren nicht mehr noch kleine Jungs. Die waren schon and etwas I'm älter. I'm sure that Isaac and Rebekah had been telling them the story. Und ich bin mir sicher, Isaac und Rebekka, sie hatten ihnen schon Geschichte erzählt. Very educated about Abraham. Sie waren da sehr gelehrt in dem, was über Abraham zu sagen war. And the Abrahamic covenant. Und über das Bündnis, das Abraham abgeschlossen hatte. And all that God had promised. Und all das, was Gott verheißen hatte. And this is what Jacob was preoccupied with. Und an das dachte Jakob. He wanted the privileges of that birthright. Er wollte diese Privilegien des Erstgeburtsrechts. He believed what his parents had told him. Er glaubte an das, was ihm seine Eltern gesagt haben. He put great value in this birthright. Und er hat das sehr hoch geschätzt, dieses Erstgeburtsrecht. And probably he was so oftentimes thinking, why not me? Und vielleicht hat er sich so oft gedacht, warum bin es nicht ich gewesen? The birthright. Das Erstgeburtsrecht. The birthright. Ah, das Erstgeburtsrecht. I don't want to hear another thing about the blessings. I want the Ich möchte nichts mehr hören von Segnungen. Ich möchte dieses Erstgeburtsrecht. And suddenly he has an opportunity. Und plötzlich hat er hier eine Gelegenheit. Sell me your birthright. Verkauf mir dein Erstgeburtsrecht. Esau said. Esau sagte. Behold, I'm about to die. Siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. He wasn't. Es war aber nicht so. So of what use then is the birthright to me? Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? And Jacob said, Jakob aber sagte, first swear to me. Schwöre mir heute. So he swore to him. Da schwor er ihm. And sold his birthright to Jacob. Und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. So then Jacob gave Esau bread and lentil stew. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen. And he ate and drank. Und er aß und trank. And rose and went on his way. Und stand auf und ging davon. Look at this last statement. Und schaue euch den letzten Satz hier an. Thus Esau despised his birthright. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. In the New Testament we find something about Esau in the book of Hebrews. Im Neuen Testament finden wir etwas über Esau, und zwar im Hebräerbrief. In chapter 12. Im Kapitel 12. Starting with verse 15. Und zwar beim Vers 15 beginnt das. See to it that no one comes short of the grace of God. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. That no root of bitterness. Und dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit springing up causes trouble. Aufsprosse und euch zur Last werde. And by it many are defiled. Und durch sie viele verunreinigt werden. That there is no immoral or godless person like Esau. Dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau. Who sold his birthright for a single meal? Der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. For you know that even afterwards, when he desired to inherit the blessing, denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, he was rejected, verworfen wurde. For he found no place for repentance. Denn er fand keinen Raum zur Buße, though he sought it with tears. Obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. This repentance means that Jacob would not change his mind. Diese Buße spricht hier von dem, dass Jakob seine Meinung einfach nicht ändern wollte. It doesn't mean that Esau could not repent. Das heißt nicht, dass Esau nicht Buße tun konnte. It was on the side of Jacob. Sondern das lag bei Jakob. Repentance is a generic term. Also Buße ist ein generic means it's a root term. Also das bedeutet ein Begriff, der ihn verwurzelt, ja, der eine gewisse Wurzel hat. Yeah, which means to simply change your mind. Das heißt, dass du einen Gesinnungswandel durchmachst. There was no change of mind in the mind of Isaac. Aber es gab keinen Gesinnungswandel bei Isaac. He gave the blessing and it stayed. Er sprach den Segen aus und dieser blieb dort. We'll go into that next week. Mit dem werden wir uns nächste Woche beschäftigen. But there is a blessing. Aber es gibt einen Segen. And we'll talk about it next week. Und darüber werden wir nächste Woche sprechen. This week, aber diese Woche the birthright, geht's ums Erstgeburtsrecht. And the birthright and the blessing cannot be separated. Und das Erstgeburtsrecht und dieser Segen, die können nicht getrennt werden. There's a blessing that God commands on our life. Es gibt einen Segen, den Gott auf unser Leben herabbringt. Er möchte das hinabbefehlen. It's his glory to command it. Das ist seine Herrlichkeit, dass er so einen Befehl geben kann. And it's directly attached to our attitude toward the birthright. Und das ist aber gekoppelt an unsere Einstellung dem Geburtsrecht über. Esau is called godless here. Der Esau wird hier gottlos genannt. He was a great guy. Das war ein großartiger Bursch. Don't get the wrong picture about Esau. Dass er nicht den falschen Eindruck jetzt bekommt über den Esau. He was a wonderful guy. Es war ein wunderbarer Mann. Isaac loved him. Und der Isaac liebte ihn. There was one problem with him. Aber es gab ein Problem bei ihm. He had no interest in God. Er hatte kein Interesse an Gott. He had no interest in what God said. Er hatte kein Interesse an dem, was Gott sagte. He had no interest in what God promised. An dem, was Gott verheißen hatte. And if you look in Romans chapter 9. Und wenn ihr mal schaut im Römerbrief Kapitel 9. There's another comment here. Da findet ihr noch einen Kommentar dazu. Which will finish the picture. Das wird dann das Bild ein wenig komplettieren. And this has a great application to us tonight. Und darin steht auch eine ganz großartige Anwendung für uns heute Abend. Verse 9 of Romans 9. Vers 9 von Römer 9. For this is the word of promise. Denn dieses Wort ist ein Wort der Verheißung. At this time I will come and Sarah shall have a son. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. And not only this, but there was Rebecca also. Nicht allein aber bei ihr war es so, sondern auch bei Rebekka. When she had conceived twins by one man, our father Isaac, als sie von einem, von unserem Vater Isaac schwanger war, now watch this close. Und jetzt passt bitte gut auf. For though the twins were not yet born, denn als die Kinder noch nicht geboren waren, and had not done any good or bad, und weder Gutes noch Böses getan hatten, so that the purpose according to choice would stand, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz, not because of works, Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, because of him who calls, sondern aufgrund des Berufenden, it was said to her, wurde zu ihr gesagt, the older will serve the younger. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Stay with me. Also bitte passt auf. Verse 13. Just as it is written, so wie geschrieben steht, Jacob I loved. Jakob habe ich geliebt, but Esau I hated. Aber Esau habe ich gehasst. Does God hate Esau? Did he hate also Esau? Hasst Gott den Esau? Hat ihn gehasst? There's some truth here because it states Esau I hated. Da ist eine gewisse Wahrheit drin, weil es heißt hier Esau habe ich gehasst. But let's bring that in light of all the other verses. Aber nehmen wir das einmal in Verbindung mit all den anderen Versen. For God so loved the world. Gott hat die Welt so sehr geliebt. John 3:16. 1 John 2:2. For Christ died for the sins of all of the whole world. Christus starb für die Sünden der gesamten Welt. I would say this. Also ich würde Folgendes sagen. He didn't hate Esau enough not to have Christ die for him. Er hat den Esau nicht in dem Maße gehasst, dass Christus nicht für ihn gestorben wäre. Christ died for the sins of Esau. Christus starb für die Sünden von Esau. What was it about Esau that God hated? Aber was hasste Gott an Esau? And let's not take away the severity of this word hate. Und wir wollen jetzt gar nicht diese Härte des Wortes hassen wegnehmen. If we love, we've got to hate. Wenn wir lieben, dann müssen wir auch hassen. Those two are inseparable. Das sind zwei untrennbare Dinge. If you're a farmer and you love your farm, wenn du ein Bauer bist und du liebst da deinen Bauernhof, then you hate weeds. Dann hast du weeds. Unkraut. And if you love your chickens, und wenn du deine Hühner magst, then you hate coyotes. Dann hast du Kojoten. And if you love your corn, you hate locusts. Und wenn du also dein Korn magst, oder die ganzen Maiskörner, dann right? And if you love your cows, und wenn du deine Kühe magst, you hate famines, you hate droughts. Dann magst du es nicht, wenn es nicht regnet, Trockenheit. Things that get you upset. Das hast du, und da wirst du zornig darüber. Ah, no rain. Ah, kein Regen. Ah, look at my farm. Schau dir doch meinen Bauernhof an. Look at my beautiful corn. Schau dir das an, meine Maisfelder. I hate when it doesn't rain. Ich hasse das, wenn es nicht regnet. Look. Schau. Another dead chicken. Schon wieder ein totes Huhn. Head's gone. Der Kopf ist weg. Feathers everywhere. Überall die Federn. I hate coyotes. Ich hasse diese Kojoten. A mother bear. Never get between a mother bear and her cubs. Schau, dass du niemals zwischen eine Bärin trittst und ihre Jungen. Because a mother bear loves her cubs. Weil eine Bärin, die liebt ihre Jungen. And a mother bear hates anything that gets between her and her cubs. Und eine Bärin hasst alles, was zwischen sie und ihre Jungen tritt. God hated Esau. Gott hasste den Esau. There's something about Esau. Aber da gab es etwas an Esau. Let's read this one more time. Lesen wir das nochmals. Verse 11. von Vers 11. For though the twins were not yet born, denn als die Kinder noch nicht geboren waren and had done nothing good or bad, und weder Gutes noch Böses getan hatten, had nothing to do, das hat nichts damit zu tun with their behavior, mit ihrem Verhalten. Nothing to do with what they could produce or not produce. Hatte nichts zu tun mit dem, was sie hervorbringen könnten oder nicht hervorbringen. So that God's purpose according to his choice would stand. Damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe. Be careful right here. Und nun passt auf, genau da. Real slow. Ganz langsam. Not because of works. Nicht aufgrund von Werken. What is the opposite of works? Was ist denn das Gegenteil von Werken? Grace, Gnade, faith, Glaube, the promises, Verheißung, but because of him who calls, sondern aufgrund des Berufenen. How does des God Berufenden. Call us? Wie beruft denn Gott? Go over to verse 24. Schau doch mal weiter zum Vers 24. Even us, nämlich an uns, even us, nämlich an uns, whom he also called, die er auch berufen hat. Look at verse 32. Schau euch den Vers 32 an. Why did the Gentiles respond? Warum reagieren die Heiden? Why did God choose the Gentiles? Warum hat Gott die Heiden ausgewählt? Because they did not. Why did he reject Israel? I'm sorry. Und warum hat er sie Israel abgelehnt? Because they did not pursue it by faith. Weil sie nicht aus dem Glauben geschah, but as though it were by works, sondern aus Werken. This is all coming to a good point. Stay with me. Und nun bitte passt auf. Go to chapter 10. Schaut weiter in Kapitel 10. For Christ is the end of the law. Weil Christus ist das Ende des Gesetzes. For righteousness to everyone who believes. Jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Verse 6. Vers 6. But the righteousness based on faith. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben sagt so. Look at verse 10. Und dann schaut weiter in Vers 10. For with the heart a person believes. Denn mit dem Herzen wird geglaubt. Verse 11. Vers 11. For the scripture says, whoever believes. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt. Verse 13. Vers 13. For whoever will call on the name of the Lord will be saved. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Verse 17. Vers 17. So faith comes from hearing. Also ist der Glaube aus der Verkündigung. And hearing from the word of Christ. Und die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Let's wrap the whole thing up. Nun wollen wir das Ganze noch einmal zusammenfassen. There was something about Esau. Da gab es etwas an Esau. That God hated. Was Gott hasste. He hated it as much as we would hate someone. Und er hasste das so sehr, wie wir vielleicht jemand hassen würden. Taking a knife and scratching our new car. Der hat ein Messer nimmt und über unser neues Auto da drüber fährt. Someone who would come along and look at our child. Jemand, der kommt und unser Kind anschaut. And want to slap our kid in the head. Und möchte das Kind einfach ins Gesicht schlagen. What are you doing? Was machst du? I'll break your arm. Ich brich dir den Arm. Touch my, I'll break your arm. Wenn du das Kind anrührst, brich ich dir den Arm. Right? Because I love my kid. Weil ich liebe mein Don't Kind. Touch my kid, I'll snap your fingers. Also berühre mein Kind nicht. Don't you ever touch my kid, brich ever. Ich dir die Finger. Who are you? Get greif, out of greif here. Dieses Kind ja nicht I'll call an. The police. Bist I'll du be thrown verschwinde in prison. Von da. Ich werde die Polizei rufen. Ich werde dich hung ins Gefängnis upside down. Du wirst aufgehängt verkehrt. Ever touch my kid. Greif mein Kind ja, weil nie mehr greif mein Kind an. I love my kid. Ich liebe mein Kind. God hated something about Esau. Gott hasste da etwas an Esau. Do you know what it was? Und wisst ihr, was das war? It was indifference. Das war die Gleichgültigkeit. Indifference to his promise. Gleichgültigkeit gegenüber seinen Verheißungen. And God loved Jacob. Und Gott liebte Jakob. Even though Jacob was this deceitful, conniving kind of a person. Obwohl dieser Jakob ein so ein trügerischer und täuschender Mensch war. A lot like people in this room. Ja, so wie viele hier in diesem Raum. Not maybe a lot, but enough. Also vielleicht nicht sehr viele, aber genug. We are like Jacob. Wir sind wie Jakob. We'll go into it next week. Wir werden da nächste Woche drauf kommen. His lying. Der lügt. His Schauspiel, his his acting. Also sein Schauspielen da. His manipulating. Wie er manipuliert. You know, Esau was probably a better guy. Der Esau war vielleicht ein besserer Mensch. Even though Hebrews says he was immoral. Obwohl es im Hebräerbrief heißt, er war unmoralisch. There's no record of him doing any more immorality in Genesis. Aber es gibt da keine Aufzeichnungen über ihn von irgendwelchen unmoralischen Handlungen im ersten Buch Moses. Scholars feel the immorality could be speaking of spiritual immorality. Und manche Schriftgelehrte meinen, dass diese Unmoral von geistlicher Unmoral zeugt. I'll bet if we met the two, Aber ich glaube, wenn wir die zwei treffen würden, dann würden sich viele dem Esau hinwenden. Wenn wir die zwei nicht kennen würden, we would say, choose between who you want as pastor, Esau or Jacob. Und wenn es dann hieße, nun wählt aus, wen ihr als Pastor haben möchtet, den Esau oder den Jakob. Esau. We probably would choose Esau. Wir würden vielleicht den Esau wählen. Hunter. Ein Jäger. He was proactive. Er war ein proaktiver Mensch. He knew what he was doing. Er wusste, was er tat. He was a man. Es war ein Mann. And there's Jacob, you know. Und da ist der Jakob. Always hiding behind his mom. Der sich immer dahinter der Mami versteckt. Always conniving. Always manipulating with a nice face. Er hat immer versucht, da zu manipulieren, das nette Gesicht aufgesetzt. Scheming in his mind. Und er hat schon immer seine Gedanken so gesponnen. I'll get the birthright from my brother. Ich werde das Erstgeburtsrecht von meinem Bruder schon noch kriegen. You just watch. Pass auf. Dad likes Esau. Der Papa mag den Esau. Esau's got the birthright. Und der Esau hat dieses Erstgeburtsrecht bekommen. But I'll get it. Aber ich werde schon noch bekommen. Hi, Mom. Hallo, Mami. Hi, Mom. Hallo, Mami. I got the birthright. Das Erstgeburtsrecht. This was Jacob. So war der Jakob. A schemer. Ein Täuscher. This deceitful thing on the inside. Der war innen drin nicht echt. But. Aber, there was something about him that God loved. Aber es gab da etwas an ihm, das liebte Gott. He was not indifferent. Er war nicht gleichgültig. To the promises of God. Den Verheißungen Gottes gegenüber. And this is the whole point. Und darum geht's. When we think of Esau and Jacob, wenn wir an Esau und Jakob denken, and we think of Jacob as a good guy. Wir denken an den Jakob als einen guten Menschen. Esau as the bad guy. Und der Esau, der schlechte Mensch. That's the same way as of thinking of the two thieves on the cross. Das ist genauso wie wenn wir an die zwei Diebe denken, die am Kreuz hangen mit Jesus. Johnny, this is the good thief. Schau mal, Johnny, das ist der gute Dieb. The bad thief. Und da ist der schlechte Dieb. Bad thief, you. Du böser, böser Dieb. You good thief, how did you end up there? You good thief. Wieso bist du denn da oben jetzt? The picture's weird. There's no good thief. Aber das Bild stimmt nicht. Es gibt keinen guten Dieb. There's a wicked thief and another wicked thief. Es gibt einen bösen Dieb und noch einen bösen Dieb. But one is indifferent to God and one is not indifferent. Aber der eine steht Gott gegenüber nicht gleichgültig da und der andere schon. They both hang there. Beide hängen da. And one is cursing Christ. Und der eine verflucht Christus. If you are the Christ, then get us off this thing. Und wenn du Christus bist, dann mach, dass wir da runterkommen. Do something. Mach doch was. The other one. Und der andere? Hey. Hallo. Shut up. Hör auf. Sei ruhig. Do you know who this is? Weißt du, wer das ist? He hasn't done a thing. Der hat nichts gemacht. Keep your mouth shut. Halt deinen Mund. Lord, Herr, when you come to your kingdom, wenn du in dein Königreich kommst, remember me. Dann erinnere dich an mich. Please, bitte. The Lord, Herr, today, heute, you'll be with me in paradise. Wirst du mit mir im Paradies sein. Jacob, Jakob, Esau. Jacob, Jakob, Esau. But we're so funny in the way that we see things. Aber oft sind wir da so komisch in der Art und Weise, wie wir die Dinge betrachten. Jacob was the conniving one. Der Jakob war eigentlich der, der täuschte, der. Jacob was the one we would not want to be. Der Jakob war eigentlich der, der wir nicht sein sollten. Oder Jacob wollten. Was the one you grab him by the head and you. Der Jakob war der, den du so nimmst und ihm ein paar gibst. You know, you give him a noogie. We call him. Ein paar. Schlagst du mal ein paar Mal. Jacob was the guy who went to high school and everybody beat him up. Der Jakob war es, der auf dieses Gymnasium ging und jeder hat ihn dann geschlagen. Because he was always looking for trouble. Er hat immer nach Schwierigkeiten gesucht. Jacob always thought he was smarter. Und der Jakob hat immer gedacht, er ist klüger. Then he'd always run behind his mom. Er hat immer da so hinter seiner Mama hinhergelaufen. He'd always go to Esau. Dann immer so gemacht zum Esau. And then Esau would smack him in the head. Und der Esau hat ihm vielleicht eine gegeben. So. Mom, Esau hit me. Mama, der Esau hat mich schon wieder geschlagen. Esau, come here. Esau, komm her. Poof. Komm. He's the kind of kid you just want to take him and just make him into a pretzel. Das ist der Junge, den du so nehmen möchtest und einfach in einen Brezel umwandeln möchtest. But the strange thing about it, aber das Seltsame dabei ist, God loved him. Gott liebte ihn. God loved this rascal. Gott liebte diesen. This conniving, manipulating little mama's boy. Diesen manipulierenden und falschen kleinen Mama-Jungen. Oh, he's hiding behind his mom. der sich immer dahinter der Mama versteckt. Hey Mom, what are we cooking today? Hey Mama, was kochen wir denn heute? Some soup. Eine Suppe. But God loved him. Aber Gott liebte ihn. Because he was responsive to the promise. Weil er auf die Verheißungen reagierte. Hey Mom, what's that? Hey Mama, was ist das? Jacob, this is the birthright. Jakob, da steht das erste Geburtsrecht drin. These are the promises of God. Da sind die Verheißungen Gottes drinnen. Really? Wirklich? Yeah. The promises of God. Die Verheißungen Gottes. That God gave our father Abraham by faith. Die Gott unserem Vater Abraham gab im to Glauben. Anyone who would believe. So dass jeder, der daran glaubt, there's a blessing in this. Einen Segen erhalten it goes würde. To the firstborn. Und zwar geht es da an den Erstgeborenen. Only to the firstborn, Mom? Nur dem Erstgeborenen gebührt yes, das, Mama? It goes to the firstborn. Ja, dem Erstgeborenen. Unless he does a terrible, terrible sin. Außer er begeht eine ganz, ganz schwere Sünde. Nah, Esau doesn't sin. Na, der Esau, der macht keine Sünde. Or? Oder? Or he could sell it. Oder er könnte es ja verkaufen. Mm-hmm. Faith. Glaube. This faith, God loved this faith. Und Gott liebte diesen Glauben. And this is what we're like tonight. Und so sollten wir heute Abend There's sein. People in this room, you are rascals. Da gibt es Menschen in diesem Raum, die sind, rascals. Das sind einfach Schurken. Rascals, Schurken. Right. Oder? Lausbuben? Okay. Yeah. Zwei. Yeah, deceitful. Es gibt also wirklich Menschen, die hier trügerisch sind, täuschend. Right. Like to manipulate. Die gerne manipulieren. You like to play. Sie spielen herum. You say this, you do that. Du sagst das, aber tust das. You say hallelujah in the church. Du sagst Halleluja in der Gemeinde. And then at home you're like a nang, nang, nang, nang. Und zu Hause bist du aber ganz anders. Right? Like Jacob. So wie der Jakob. And then you get in trouble and you hide behind the pastor. Oh, pastor! Und dann kriegst du Schwierigkeiten und du versteckst dich dahinter dem Pastor. Pastor! Help me! Bitte hilf He's mir! He's so mean! Der ist so böse. Right? This was Jacob. Und so war der And Jakob. There's people like that tonight. Und es gibt Menschen heute Abend hier. But you so. Know what? There's also people. Aber wisst ihr was? Es gibt very good and proper. Es gibt auch Menschen, noble in the sight of the world, die von der Welt gesehen her sehr ordentlich sind. But the question is, aber die Frage stellt what sich, is their attitude toward the birthright? Welche Einstellung haben sie gegenüber dem Erstgeburtsrecht? How much time do you spend in the Word during the week? Wie viel Zeit verbringst du im Wort während der Woche? When you see your Bible on the table, wenn du die Bibel auf deinem Tisch liegen siehst. Oh, no. Nein. But this is Jacob. Aber so ist der Jakob. Oh, no. Oh nein. Okay. Okay. Just one verse. Also einen Vers. Oh, thank you. Thank you, danke. Danke, Herr. Jacob, and God loved it. Und Gott liebte das. What is our attitude toward the Word? Welche Einstellung haben wir gegenüber dem Wort? What is our attitude towards Sunday service? Welche Einstellung haben wir in Bezug auf den Gottesdienst am Sonntag? There's a movie on tonight, hon, and heute Abend gibt's einen Film, Liebling. It starts at 7. Und zwar fängt er um 7 an. But we won't make it because we have to go to church. Aber wir werden es nicht schaffen, weil wir müssen ja in die Gemeinde gehen. There is church tonight, right? Heute Abend gibt's doch Gemeinde, nicht wahr? Yeah, like normal. Ja, so wie immer. Just wondering if it had been canceled or something. Nein, ich habe mich nur gefragt, vielleicht wurde es ja abgesagt oder sonst was. You're not thinking of staying home and watching Rambo, are you? Du wirst doch nicht jetzt glauben, dass du zu Hause bleibst und uns no. Rambo anschaust, oder? Of course not. Nein, natürlich nicht. I would nicht. Not stay sicher. Home and watch Rambo. Ich bleib doch nicht zu Hause und schau mir den Rambo an. Unless of course you wanted to. Nein, außer du möchtest zu Hause bleiben. Then I would go to church alone. Dann würde ich alleine in die Gemeinde gehen. No, I would stay home and with you. Nein, ich würde dann mit dir zu Hause bleiben. Right? Indifferent. Na, gleichgültig. But proper. Aber But proper. Aber genau. But Jacob, the conniver. Aber da Jakob, der Täuscher. Loved the promise. Er liebte die Verheißungen. The deceitful one. Der täuscht. The prostitute. Der Hure. The tax collector. Der Steuereintreiber. The pimp. der Zuhälter. The greedy businessman. Ein gieriger Geschäftsmann. The alcoholic. Der Alkoholiker. The wayward teenager. Der verlorene Teenager. Hope. Hoffnung. Wow. A promise. Eine Verheißung. A blessing for me. Ein Segen für mich. Oh Lord. Oh Herr. I am a deceitful one, of course. Ich bin wirklich einer, der täuscht, Herr. Und böse. But Lord, aber Herr, I believe. Ich glaube. Does that mean anything? Bedeutet das irgendwas? I believe. Ich glaube. And to God it means everything. Und für Gott bedeutet das alles. You see, human goodness means nothing to God. Das menschliche Gutsein, das bedeutet für Gott gar nichts. The only good that God is interested in, das einzige Gute, an dem Gott interessiert ist, is the goodness that comes after. Ist das Gute, das we've looked at the promise. Danach kommt, wenn wir uns die Verheißungen angesehen haben. All this for me. All das für mich. All this forgiveness for me. All diese Vergebung für mich. Wow. That's transforming. Das verwandelt. That's what we heard today in the introduction. Und das haben wir heute gehört in der Einleitung. A transformed life. Ein verwandeltes Leben. Because of his grace. Wegen seiner Gnade. God loved Jacob. Gott liebte Jakob. There's people in this room. Es gibt Menschen heute Abend hier. And your self-image with God is poor. Und dein Selbstbildnis mit Gott, das but ist eigentlich ein sehr armseliges. Aber Gott liebt dich. In two ways. Und so auf zweierlei Weise. God loves you as a creature. Gott liebt dich als Geschöpf. That he created. Das er geschaffen hat. And that Christ died for. Und für dieses Geschöpf ist auch Christus gestorben. And number two, und Punkt 2. He loves when we respond. Er liebt es, wenn wir darauf reagieren. He loves it. Er liebt es. There's people in this room who have problems. Es gibt Menschen hier heute Abend in dem Raum, die Probleme haben. Deep problems. Große Probleme. But you know, it's so amazing. Aber wisst ihr, was noch immer erstaunlich when ist? I get an email from someone, wenn ich ein E-Mail erhalte von jemandem, and they say, Pastor Rob, und da heißt es darin, Pastor Rob, what would I do without the word? Was wäre ich und was würde ich tun ohne dem Wort? What would I do without the promises of God? Was würde ich tun ohne die thank Verheißungen you for Gottes? That message. Danke für diese Botschaft. And I think, I love that. Und ich denke mir, wow, das mag ich. Das mag ich. I don't care all the other. I don't care about the other stuff. Das andere, das interessiert mich gar nicht. Keep going. Geh einfach weiter, right voran. Path. Geh weiter. It doesn't matter if they're good or bad in the natural. Who cares? Ganz gleich, ob der gut oder schlecht da liegt im natürlichen Sinne. Get in a walk with God. Schau, dass du mit Gott weitergehst. And you'll be transformed along the way. Und du wirst verwandelt werden, ihm weitergehen. And maybe you're here tonight, und vielleicht ist jemand hier heute Abend, jetzt im Abschluss. And you've got a pretty good self-image with God. Und du hast ein ziemlich gutes Selbstbildnis I mean, mit Gott. After all, you don't smoke. Du rauchst ja nicht. You don't drink. Du trinkst nicht. You don't yell at your wife. Du schreist deine Frau nicht an. Or you don't yell at your husband. Oder deinen Ehemann. Your kids are normal. Deine Kinder sind They're ganz smart. Normal. Sind klug. You got a good income. Du hast gutes Einkommen. And you're thinking, boy, God must really love me. Und du denkst dir, na, Gott muss mich eigentlich sehr lieben. Well, I'll tell you this much. Nun, ich sag dir so viel. He does. Er tut das. In one way. Auf gewisse he Weise. Loves everybody. Er liebt jeden. Enough to send Christ. Und zwar in dem Maße genug, dass er Christus sandte. But there's a second way. Aber es gibt noch eine zweite Bedeutung. Gott wohlzugefallen. And that's by responding. Und das ist es, zu reagieren to the birthright. Auf das Erstgeburtsrecht. And this Bible in my hand und diese Bibel in meiner Hand is my birthright. Ist mein Erstgeburtsrecht. And that's, it's my privilege in Christ. Das ist mein Privileg, das ich in Christus habe. I have been born again of the Spirit. Ich bin wiedergeboren durch den Geist. That's my birthright. Das ist mein Erstgeburtsrecht. According to the promise. Gemäß der Verheißungen. And let's close now. Und wir wollen nun abschließen. Because maybe you're here tonight. Weil vielleicht ist jemand hier heute Abend. And you don't have a relationship with God through Christ. Und du hast keine Beziehung mit Gott, mit Jesus Christus. For God so loved the world. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. That he gave his only begotten son. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Watch this. Und beachtet Folgendes. That whosoever would believe, sodass jeder, der an ihn glaubt, would not perish, nicht verloren geht, but have eternal life. Sondern ewiges Leben hat. Do you want to be like Abraham tonight? Möchtest du heute Abend so sein wie Abraham, Isaac, oder Jacob, Isaac und Jakob, and say yes to the promise of God, und ja sagen zu den Verheißungen Gottes, and receive a birthright, und ein Erstgeburtsrecht empfangen? Then pray with me tonight. Dann bete mit mir jetzt am Abend. Let's close our eyes. Schließen wir unsere Augen. Father in heaven, Vater im Himmel, we thank you for your word, wir danken dir für dein Wort, for all your promises, für alle deine Verheißungen. Thank you for all the privileges we have in Jesus. Danke für all die Privilegien, die wir haben in Jesus. The peace, den Frieden, the joy, die Freude, the power, die Kraft, the access to your throne, den Zugang zu deinem Thron. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist jemand hier heute Abend. If you die tonight, und wenn du heute Abend stirbst, you have no assurance where you would go. Dann weißt du nicht, wohin du kommst. Pray with me. Dann bete mit mir. And say, God, sage Gott, tonight I believe. Heute Abend glaube ich. I want to be like Jacob. Ich möchte so wie der Jakob sein. In his faith. In seinem Glauben. Please. Bitte. Cleanse me. Reinige mich. And forgive me. Und vergib mir. I come by faith. Ich komme im Glauben. Receive me. Empfange mich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.